Wenden wir uns jetzt für ein paar Minuten dem Osten des bayerischen Dialektgebietes zu, nämlich dem Wienerischen. Wienerisch, und damit ein mittelbayerisches Idiom, reden die Personen in der folgenden Szene aus dem vierten Gebot von Ludwig Anzengruber. Nur sein Fuß braucht mir das Haus setzen. Schon muss man sich ärgern. Da trauen sich die Nachbarn mich ausrichten, weil ich lieber im Wirtshaus sitze. Als zu Hause. Ja, wenn das Hauswesen ein Hauswesen war. Aber da, schaut's an, wie es da ausschaut. Keine Ordnung. Kein Geschäftsgang. Kein Geld. Wer wirft das Geld beim Fenster nach? Du! Du kannst nicht wirtschaften, du bist allein schuld, du! Du bist schuld! Er sagt zum Streiten, die Quartette Freibewillen aber Ruhe haben. Und wenn du da Ruhe haben willst, soll ich kein Wort reden dürfen. Gegen das Reden habe ich ja nichts, aber gegen das Streiten. Die Nachbarschaft wird sich auch nicht ängstigen, wenn sie uns einmal ein paar Tage nicht hört. Und wenn ich fort bin, dann könnt ihr es ja wieder einbringen, aber bis dahin leid es nicht. Du leidst es nicht. Der ist gut. Er leidt es nicht. Ja, wer ist denn eigentlich der Herr da? Zwischen die vier Mauern! Ich frag wer! Ja, na, fangen Sie vielleicht noch mit mir an, Herrns. Mit dir? Folgt mir. Mit dir. Darfst du die Antwort gegen mich herausnehmen? Wer bist denn du gegen Männer? Du dummer Buh! Was hast du sich gesagt? Lass dein Vater aus! Ich hab mich halt vergessen. Ich weiß schon, dass man das nicht zu dir sagen darf. Kennzeichnend für das Wienerische ist der melodische Duktus und die starke Nasalierung. Wort wird zu Wort und Ordnung zu Ordnung.